Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Guys, heaven is real. Der Himmel ist real. Do you know Reinhard? Wie weißt du das, Reinhard? I've been there. Warst du dort? I was dead for close to 4 hours and I've been to heaven. Ich war fast 4 Stunden tot und war im Himmel. And the heaven is a reality. Der Himmel ist eine Realität. Do you know, when people talk about heaven, they talk about many different aspects. Wenn Menschen über den Himmel sprechen, sprechen sie über verschiedene Aspekte. And there are many different aspects. Es gibt viele verschiedene Aspekte. But one of the things that has been really impacting me about heaven is this. Das, was mich wirklich beeinflusst hat, ist, that there is no place more glorious that you could imagine. Dass es keinen herrlicheren Ort gibt, den du dir vorstellen kannst. That's one of the things that impacted me. Das hat mich beeinflusst. And the other thing that really impacted me is this. Und das andere ist, how you will enter heaven is how you will have left earth. Wie du die Erde verlässt, so wirst du in den Himmel eintreten. You know, there is a principle that's called the way you leave is the way you enter. Es gibt ein Prinzip, die Art, wie du weggehst, ist die Art, wie du eintrittst. If you leave your mother's womb as a early, whatever you call this. Premature? Yeah, premature. Wenn du den Mutterschoß vorzeitig verlässt, you will enter this world premature. You need maybe an incubator and special treatment. Wirst du die Welt verfrüht betreten, du wirst vermutlich einen Inkubator oder Spezialbehandlung brauchen. You leave one church bitter and angry and you think, I'm going to find the perfect church. Du verlässt die eine Gemeinde bitter und wütend und denkst, ich werde eine perfekte Gemeinde finden. But it won't be long and the perfect church is not going to be a nice church anymore. Es wird nicht lange dauern und die perfekte Gemeinde ist nicht mehr gut. Because the way you left the one church, you entered the next. Wie du eine Gemeinde verlässt, so wirst du in die nächste eintreten. People leave their parents' house because they're so angry and bitter of that control. Menschen verlassen das Elternhaus, weil sie bitter und wütend über die Kontrolle sind. And then they think, I will enter marriage and they'll make me happy. Und sie denken, dass eine Ehe sie glücklich machen wird. But then you enter already marriage bitter and angry. Aber du nimmst deine Bitterkeit und Wut mit in die Ehe. And that principle you can apply anywhere in your life. Dieses Prinzip gilt in jedem Bereich deines Lebens. Even until the end of your life on earth. Sogar bis ans Ende deines Lebens auf der Erde. As Paul said, for me to live is Christ, therefore for me to die is gain. Paulus sagte, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist daher mein Gewinn. So look. Schau. Once you understand that earth and heaven is so closely connected as far as you are concerned. Wenn du verstehst, dass der Himmel und die Erde, soweit es dich betrifft, so fest miteinander verbunden sind. What, as far as you is concerned. Soweit es dich betrifft. What does it mean? Was heißt das? It means the way you walk this earth is the way you will enter heaven. Die Art, wie du auf der Erde lebst, so wirst du in den Himmel eintreten. Look how Jesus put this. Schau, wie Jesus es ausdrückt. Jesus, do you know, people misunderstand Jesus so much. Menschen missverstehen Jesus so oft. Jesus never talked anything about having wealth. Jesus hat nie etwas gegen das Besitzen von Reichtum gesagt. He never said that. Das sagte er nie. To the rich young ruler, he did not set an example. Am reichen jungen Mann hat er kein Exempel statuiert. No, no, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. The rich young guy said, what do I have to do to get eternal life? And Jesus had told him to hold the commandment. Der reiche Mann fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagte, halte die Gebote. And the guy said, I did. Das tat ich, antwortete er. So then he should be fine. He should have eternal life. So sollte es ihm gut gehen und er sollte ewiges Leben haben. But Jesus had to show him that he did actually not obey the commandment. Aber Jesus musste ihm zeigen, dass er die Gebote nicht befolgte. So Jesus put his finger on the exact problem of the young boy's heart. Jesus legte den Finger auf das Problem im Herz des jungen Mannes. That he was actually hooked to possessions on earth and not loving his neighbor as he's supposed to love. Dass er auf den irdischen Besitz fixiert war und seinen Nachbarn nicht so liebte, wie er es tun sollte. See, Jesus never said this to anybody else. Jesus sagte dies zu keiner anderen Person. To the others he said, what you need to do is to be born again. Zu den anderen sagte er, du musst von neuem geboren werden. And believe in me. Und an mich glauben. So religious people take the rich young ruler and said, Christian must not have any wealth. Religiöse Menschen nehmen den reichen jungen Mann und sagen, Christen dürfen keinen Reichtum haben. Of course not. Natürlich nicht. That makes no sense in the whole context of the Bible. Im biblischen Zusammenhang ergibt dies keinen Sinn. What Jesus was talking about is this. Jesus sprach über Folgendes. He says, do not gather treasures on earth. Sammle keine Schätze auf der Erde. But gather treasures in heaven. Aber sammle Schätze im Himmel. So Jesus was not saying don't have treasures. He says don't accumulate treasures. Jesus sagte nicht, dass du keine Schätze haben darfst, aber er sagte, dass du keine anhäufen sollst. That's a huge difference. Das ist ein großer Unterschied. That's a huge difference if you have things or if you accumulate. Es ist ein großer Unterschied, Dinge zu besitzen oder Dinge anzuhäufen. So Jesus brought a direct connection between earth and heaven. Jesus brachte eine direkte Verbindung zwischen Himmel und Erde. So what does it mean? Was bedeutet das? It means that constantly we ourselves can invest into the bank of heaven. Das bedeutet, dass wir dauernd in unsere Himmelsbank investieren können. And you know what he said? Was sagte er noch? For where your treasure is, there your heart will be. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. So what happens if I make a choice that my treasure is in heaven? Was passiert, wenn ich beschließe, dass mein Schatz im Himmel liegt? That means my heart will already be in heaven while I walk the earth. Das bedeutet, dass mein Herz bereits im Himmel ist, während ich auf der Erde lebe. You know, I'm so thankful that I have a wife that has chosen to live like this with me. Ich bin so dankbar, dass ich eine Frau habe, die sich entschieden hat, auf diese Art und Weise mit mir zu leben. You know, we never, never, never disagree of the amount that we want to give away. Wir sind uns nie uneinig über den Betrag, den wir verschenken wollen. Always, when I have a sense I want to be radically generous, she will say, give more. Wenn ich radikal großzügig sein will, sagt sie, gib mehr. You know, our goal is to live with 1% on an annual basis of what we have and give away 99%. Unser Ziel ist es, jährlich mit 1% zu leben und 99% wegzugeben. Do you know why we live like this? Warum leben wir so? Because if I understand that accumulation brings me treasure on earth only. Ich verstehe, dass mir das Anhäufen nur Schätze auf der Erde bringt. But using the wealth that God has given me for my enjoyment, wenn ich jedoch den Reichtum, den Gott mir gegeben hat, zu meiner Freude benutze, and then reach the lost, und die Verlorene erreiche, take care of the poor, und mich um die Armen kümmere, take care of the widows and orphans, mich um die Waisen und Witwen kümmere, all of this is putting treasure into heaven. All dies bedeutet, Schätze im Himmel anzulegen. Think about me. Denk mit mir. Every single person you've reached for Christ when you've given money, this is what you will take with you to heaven. Jede Person, die du für Jesus gewonnen hast, wenn du Geld gegeben hast, das wirst du mit in den Himmel nehmen. So then you go to heaven and you have a huge treasure that will last for all eternity. Dann bist du im Himmel und hast einen riesigen Schatz, der für die Ewigkeit anhält. This is why for me it makes no sense regarding the finances to live for earth. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, was die Finanzen anbelangt, für irdische Belange zu leben. You know, I keep telling people this beautiful secret that is so delivering. Ich erzähle den Menschen das schöne Geheimnis, das so befreiend ist. Live with open hands. Lebe mit offenen Händen. Don't live with hands closed, hold on tight to your possession. Lebe nicht mit Händen, die deine Besitztümer festhalten. How does this kind of a life make sense for a Christian whose destiny is heaven? Wie macht so ein Leben für Christen Sinn, wenn Himmel dein Ziel ist? Now, if you want to live for treasure on earth, it makes sense. Wenn du für irdische Schätze leben willst, ist das sinnvoll. But if you want to live for treasure that has eternal purpose and value, it doesn't make sense. Wenn du für Schätze leben willst, die ewige Bestimmung und einen ewigen Wert haben, macht es keinen Sinn. So look, I'm going to sum up everything that Jesus talked about money. Ich fasse zusammen, was Jesus über Geld sagt. Number one, trust your father to provide good for you. Erstens, vertraue, dass der Vater gut für dich sorgt. Number two, enjoy what he provides. Zweitens, genieße, was er für dich bereithält. Number three, always remember you're a steward and not the owner. Drittens, erinnere dich immer, du bist Verwalter und nicht der Besitzer. Number four, he gives you food to eat, enjoy it, and he gives you seed to sow. Viertens, er gibt dir Essen zu essen, genieße es und Samen um zu sehen, sähe sie. Number five, as a good steward, ask the Holy Spirit what is seed that you need to sow. Fünftens, als ein guter Verwalter, frage den Heiligen Geist, welche gute Saat du säen sollst. Number six, sow wisely. Nummer sechs, sähe mit Bedacht. Bible is very clear where we have an obligation to sow. Die Bibel sagt ganz klar, wo wir eine Verpflichtung haben zu säen. The orphans and widows. In Waise und in Witwen. The poor. In die Armen. Especially those who are called Christians and our brothers and sisters. Im Speziellen unsere christlichen Brüder und Schwestern. The spreading of the gospel. um das Evangelium zu verbreiten, and those who teach you the word of God. In jene, die das Wort Gottes lehren. As you live like this, wenn du so lebst, you're gathering treasures in heaven. Sammelst du Schätze im Himmel. Oh, and the last word. Oh, das letzte Wort. Giving tithe is not going to give you any treasure in heaven. Wenn du den Zehnten gibst, wirst du keinen Schatz im Himmel haben. Because God doesn't want that from any new covenant Christian. Das verlangt Gott von keinem Christen im neuen Bund. If you want to do that, do it. Wenn du das tun willst, tue es. But don't think you're gathering treasures in heaven doing that. Doch denke nicht, dass du so Schätze im Himmel sammelst. Be spontaneously free in your giving. Gib spontan und frei. Led by the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist geleitet. Paul says, never give under compulsion. Paulus sagt, gib niemals unter Zwang. Because God loves a cheerful giver. Gott liebt einen fröhlichen Geber. What do we do? Was tun wir? We give tithe under compulsion. Wir geben den Zehnten unter Druck. If I don't give, the devourer will come and get me. Wenn ich nicht gebe, wird mich der Verschlinger holen. Don't give, my pastor will be upset at me. Der Pastor wird verärgert sein. If I don't give, I'm not giving in the house of the Lord. Wenn ich nicht gebe, gebe ich nicht im Hause des Herrn. That's opposite how Jesus told us to give. Das ist das Gegenteil von dem, was Jesus uns gesagt hat. So, what do you prefer? Was bevorzugst du? Die here and leave a huge treasure on earth. Sterben und einen großen Schatz auf der Erde zurücklassen? Or die here having lived well because God really sustained you well. Sterben mit einem himmlischen Reichtum, weil Gott dich gut unterstützt hat? And enter heaven with a huge treasure there. Und in den Himmel kommen, wo ein großer Schatz liegt. I've chosen number two. Ich habe Nummer zwei gewählt. What have you chosen here? Was hast du gewählt? He chose number two too. Er hat auch Nummer zwei gewählt. If you liked it, click the like. Klicke auf Like, wenn es dir gefallen hat. Share it with your friend and subscribe to the channel. Teile es mit deinen Freunden und abonniere den Kanal. Reinhard und Daniel says ciao. Daniel und Reinhard sagen ciao.